Von den Wohltaten, zweites Buch 21-28. 21. Mehr noch möchte wohl das in Erwägung zu ziehen sein, was ein in Gefangenschaft geratener tun soll, wenn ihm ein verworfener, feiler Mensch und Wüstling das Lösegeld anbietet. Soll ich mich retten lassen von dem schändlichen Kerl? Und wenn ich mich von ihm retten ließ, wie soll ich mich dann dankbar beweisen? Soll ich Gemeinschaft haben mit dem garstigen Menschen? Soll ich mich dem entziehen, der mich doch losgemacht hat? Darüber ist meine Meinung diese. Allerdings werde ich von einem Menschen dieses Gelichters eine Geldsumme annehmen, die ich für mein Leben zu erlegen habe. Ich werde sie aber annehmen als ein Darlehen, nicht als eine Wohltat. Ich werde ihm das Geld bezahlen und zeigt sich Gelegenheit, sein Retter zu werden, so werde ich ihn, wo er in Gefahr schwebt, retten, in eine Freundschaft, die nur Gleichgesinnte verbindet, werde ich mich nicht mit ihm einlassen. Auch werde ich ihn nicht wie einen Retter achten, sondern wie einen Darleiher, von dem ich aber denke, ich muß ihm heimgeben, was ich empfangen habe. Ist's der Fall, daß bei einem in seiner Persönlichkeit wohl kein Anstand wäre, eine Wohltat von ihm anzunehmen, es könnte aber dem Geber nachteilig werden, so werde ich's darum nicht annehmen, weil er mir zu seinem eigenen Nachteile oder auch mit eigener Gefahr zu dienen willens ist. Er will mich Angeschuldigten verteidigen, aber durch diese Fürsprache wird er sich einen König zum Feinde machen. Da wäre nun aber wohl ich sein Feind, wenn ich, da er sich für mich aufopfern will, nicht darauf, was doch leichter ist, bestände, dass ich ohne ihn die Gefahr bestehen wolle. Übel gewählt und untauglich als Beispiel ist das, was Hekaton von Arcesilaus anführt, wenn er von demselben erzählt, er habe eine Geldsumme, die ihm von einem noch unter des Vaters Gewalt stehenden Sohne eines Hauses angeboten ward, nicht angenommen, damit nicht dieser bei seinem filzigen Vater einbüßte. Was hat er denn damit Lobenswertes getan? Dass er etwas, das gestohlen gewesen wäre, ausschlug? Dass er's lieber gar nicht annehmen, als wieder hergeben wollte? Kann man das Enthaltsamkeit nennen, wenn ich fremdes Eigentum nicht annehme? Wenn es um das Beispiel einer großartigen Gesinnung zu tun ist, so wollen wir das des Graecinus Iulius anführen, eines ausgezeichneten Mannes, welchen Gaius Caesar Caligula aus dem einzigen Grunde tötete, weil der Mann trefflicher war, als unter dem Tyrannen einer hätte sein sollen, da dieser von Freunden Geldbeiträge für die Kosten der öffentlichen Spiele annahm, so wies er eine große Summe, welche Fabius Persicus schickte, zurück. Und als ihm Leute, die nicht nach den Beitragenden, nur nach den Beiträgen fragten, darüber Vorwürfe machten, daß er's ausgeschlagen hätte, so erwiderte er, soll ich denn eine Wohltat annehmen von einem Menschen, von dem ich keinen Trunk annehmen würde? und da ein gewesener Konsul, Rebilus, ein ebenso verrufener Mensch, eine noch größere Summe sandte und darauf bestand, er sollte befehlen, dass man sie annehme, so gab er die Antwort: Du wirst verzeihen, ich habe auch von Persicus nichts angenommen. Macht man's so, wenn man Geschenke annehmen oder wenn man in den Senat wählen soll? 22. Haben wir uns einmal fürs Annehmen entschieden, so müssen wir mit Heiterkeit annehmen und unsere Freude hervortreten lassen. Es werde diese dem Geber sichtbar, auf daß er einen Genuss habe im Augenblicke. Denn eine gerechte Ursache zur Freudigkeit ist's, den Freund froh zu sehen, noch mehr ihn froh gemacht zu haben. Dass es uns willkommen gewesen sei, müssen wir ohne allen Rückhalt kundmachen und es nicht nur, dass er es hört, sondern überall bezeugen. Wer eine Wohltat in Liebe aufnimmt, bezahlt schon den ersten Posten seiner Schuld. 23. Es gibt manche, die wollen nur im Geheimen etwas annehmen und mögen's nicht haben, dass jemand Zeuge und Mitwisser von der Wohltat sei. Dergleichen Leute, denke ich, haben nichts Gutes im Sinne. So wie der Geber sein Geschenk nur insoweit bekannt werden lassen soll, als der Empfänger es selbst gerne sieht, so nehme dieser eine ganze Versammlung zu Zeugen. Willst dein Ehrgefühl nicht leiden, dass du Schuldner seiest, so nimm nichts an. Manche danken nur verstohlen und hinter der Türe und ins Ohr. Das ist nicht Zartgefühl, sondern eine Art von Verleugnung. Es ist Undank, wenn man die Zeugen erst wegschafft, bevor man dankt. Manche wollen nicht im Schuldbuche stehen und keine Mittelspersonen dabei haben und keine Siegler kommen lassen und keine Handschrift ausstellen. Gerade so machen es die, welchen es darum zu tun ist, dass eine Wohltat, die ihnen erwiesen ward, so wenig als möglich bekannt werde. Es sträubt sich ihr Ehrgefühl, dieselbe öffentlich hinzunehmen, dass man sagen soll, sie haben es hauptsächlich durch eigene Kraft, nicht durch fremden Beistand, so weit gebracht. Es ist eine Seltenheit, dass man sie denen aufwachten sieht, welchen sie entweder Leben oder Ehre zu danken haben, und während sie den Schein der Abhängigkeit fürchten, setzen sie sich dem mehr Beschwerenden des Undankes aus. 24. Andere reden gar schlecht von denen, welche sich die größten Verdienste um sie erworben haben. Bei manchen hat man sich mehr in Acht zu nehmen, ihnen eine Wohltat als eine Beleidigung anzutun. Sie wollen durch Hass einen Beweis geben, als seien sie nicht verbindlich. Vor allem aber sollte es uns darum zu tun sein, dass uns das Andenken an fremde Verdienste nicht aus dem Sinne komme, und man sollte dasselbe von Zeit zu Zeit auffrischen, weil man nicht Dank erstatten kann, ohne dass man eingedenk bleibt. Wer aber eingedenk bleibt, zeigt sich schon dankbar. Beim Annehmen muß man weder kostbar tun, noch sich wegwerfen und erniedrigen. denn wer sich beim Empfangen vergisst, weil jede Wohltat im ersten Augenblicke Wohlgefallen erregt, wie will er sich denn benehmen, wenn der erste Freudenrausch verflogen ist? Der eine, wenn er etwas bekommt, tut vornehm, als spräche er: Ich brauche es zwar nicht, aber weil dir's so sehr darum zu tun ist, so will ich dich gewähren lassen. Der andere nimmt es mit abgewandtem Gesichte, daß es dem Geber zweifelhaft bleibt, ob er nur etwas davon wisse. Wieder ein anderer tut kaum die Lippen voneinander und ist undankbarer, als wenn er gar geschwiegen hätte. Je nachdem die Sache von größerer Bedeutung ist, muß man auch weniger wortkarg sein und dazu sagen: Du hast dir mehrere verbindlich gemacht, als du meinst. Freut es doch jeden, wenn seine Wohltat weithin Einfluss hat. Du weißt nicht, was du an mir getan hast, aber wissen musst du, dass es weit mehr ist, als du es anschlägst. Das heißt, auf der Stelle dankbar sein, wenn man sich selbst die Last auflegt. Nie wird mir's möglich sein, dir Dank zu erstatten. Aber nie werde ich auch aufhören, vor aller Welt zu bekennen, dass ich zu vergelten außerstande sei. 25. Durch nichts hat Furnius den Kaiser Augustus so sehr an sich gefesselt und ihn geneigt gemacht, ihm auch in andern Fällen willfährig zu sein, als dass er, nachdem er für seinen auf Antonius Seite gewesenen Vater Verzeihung erlangt hatte, den Ausspruch tat: Das allein tut mir weh von dir, o Kaiser, du hast gemacht, dass ich als ein undankbarer leben und sterben muß. Kann man dankbarer sein, als wenn man alles, was man tut, für unzureichend hält, wenn man nicht einmal der Hoffnung sich überlässt, die Wohltat je ausgleichen zu können? Durch solche und ähnliche Äußerungen müssen wir dafür sorgen, dass unsere Gesinnung nicht verborgen bleibe, sondern an den Tag komme und hervorstrahle. Mag es auch an den Worten fehlen, sind wir gestimmt, wie wir sollen, so wird sich das Gefühl in unseren Blicken kundtun. Wer im Sinne hat, dankbar zu sein, denkt alsbald, wenn er etwas empfangen hat, an die Wiedervergeltung. In diesem Falle, sagt Chrysippus, müsse man wie einer, der sich zum Wettlaufe anschickt und in den Schranken steht, die gehörige Zeit abwarten und dann, als auf ein gegebenes Zeichen, hervorspringen. Und zwar ist dabei große Schnelligkeit, große Anstrengung Not, dass man den Vormann einhole. 26. Nun haben wir zu untersuchen, was denn die Leute so vielfältig undankbar mache. Es ist entweder zu weitgehende Selbstliebe und der Erbfehler der Sterblichen, dass sie sich und das Ihrige überschätzen, oder es ist Habgier, oder es ist Neid. Fangen wir beim Ersten an. Jeder Mensch ist ein befangener Beurteiler seines Ichs. Daher kommt es, dass er alles verdient zu haben glaubt und es wie eine Bezahlung annimmt. Ja, er meint wohl, er sei für seinen Wert nicht einmal hoch genug angeschlagen. Es hat mir einer dies oder jenes gegeben, allein wie spät, nach wie viel Mühen. Wie viel mehr hätte ich erlangen können, wenn ich diesem oder jenem oder mir selbst hätte mehr Ehre geben wollen? Das hätte ich nicht gedacht. Ich laufe unter dem großen Haufen, so wenig hat er mich wert geachtet. Ich hätte mehr Ehre davon gehabt, wenn ich gar übergangen worden wäre. 27. Der Augur Gnaeus Lentulus, ein Beispiel von überschwänglichem Reichtume, bevor ihn seine Freigelassenen zum armen Manne machten. Dieser Mann sah sich im Besitze von 400 Millionen Sesterzien. Es ist wörtlich zu nehmen, denn das Sehen war alles, war ebenso geistesarm als engherzig. Ob er gleich der größte Geizhals war, so war doch noch eher ein Stück Geld aus ihm herauszubringen als ein Wort. So arm war er in der Rede, wiewohl er all sein Emporkommen dem vergötterten Augustus zu verdanken hatte, zu dem er als ein armer Tropf gekommen war, der die standesmäßigen Lasten nicht erschwingen konnte, so pflegte er doch, nachdem er teils durch Geld, teils durch Verbindungen auf eine der ersten Stellen im Staate erhoben worden war, sich über den Augustus hier und da zu beklagen, indem ihn derselbe, wie er sagte, den Studien entzogen habe, und es sei ihm doch nichts zugekommen, das dem Verluste entspräche, den er durch Hintansetzung der Beredsamkeit erlitten hätte. Allein es hatte sich der vergötterte Augustus unter anderm doch das Verdienst um ihn erworben, daß er ihn der Verspottung und einer vergeblichen Anstrengung überhoben hatte. Fürs Zweite ist es auch die Habgier, welche die Menschen nicht dankbar sein läßt, ist doch, was gegeben wird, nie genug, wenn man sich unverschämte Hoffnungen macht. Je Größeres kommt, desto Größeres wünscht man, und die Habsucht ist am gereiztesten, wenn sie dem Reichtume im Schoße sitzt, so wie die Flamme eine unendlich heftigere Gewalt hat, je größer der Brand ist, aus dem sie hervorschlägt. So lässt auch der Ehrgeiz keinen mit dem Maße von Ehre sich begnügen, das in früheren Zeiten sein schon unverschämter Wunsch war. Um eine Tribunstelle dankt man nicht, sondern beschwert sich, dass man nicht bis zur Prätur erhoben worden sei. Und auch diese hält man nicht für eine Ehre, wenn das Konsulat nicht dazu kommt. Und auch damit begnügt man sich nicht, wenn's nur einmal kommt. Die Begehrlichkeit erstreckt sich immer weiter und hat keinen Sinn für das gewährte Glück, weil sie nicht darauf blickt, woher man gekommen sei, sondern wo man hinaus wolle. Noch ärger und ungestümer als all dieses ist aber, drittens, das Übel des Neides, der uns beunruhigt, indem er Vergleichungen anstellt. 28. Es hat mir einer, spricht er, dies oder jenes gewährt, aber einem andern noch mehr, einem andern früher, und demzufolge spricht er keinem zugunsten. Allen entgegen meint er's nur mit sich selbst gut. Wie viel biederer und vernünftiger ist's doch, einer empfangenen Wohltat höheren Wert beizulegen und dabei zu bedenken, dass kein Mensch von andern so hoch geschätzt werde, als er sich selbst anschlägt. Ich hätte mehr bekommen sollen, aber es ließ sich bei dem andern nicht wohl machen, dass er mehr gegeben hätte. Seine Freigebigkeit mußte sich unter mehrere verteilen. Das ist das Erste, wir müssen uns genügen lassen und den andern gerade dadurch, dass wir dankbare Empfänger sind, aufmuntern. Hat er wenig getan, nun, so wird er öfter etwas tun. Hat er einen andern mir vorgezogen, nun, so hat er manche auch hinter mich zurückgesetzt. Jener steht mir nicht gleich an Vorzügen noch an Verdiensten. Nun, er mag doch wohl auch sein Empfehlendes haben. Ich würde durch Klagen nicht dartun, dass ich größeres wert, sondern dass ich des Gegebenen unwert sei. Andern von schlechtem Gelichter ist mehr geworden. Was tut das? Wie selten handelt das Glück nach Gründen? Es ist die tägliche Klage, dass die Schlechten glücklich seien. Oft schlägt der Hagel, während er an dem Landgute elender Gesellen vorüberging, die Saaten der edelsten Menschen danieder. Es wird jedem sein beschiedenes Los zuteil, wie in allem, so in Freundschaftsverhältnissen. Es ist keine Wohltat so vollkommen, dass nicht der böse Wille sie verkleinern, keine so beschränkt, dass sie nicht von größerer Bedeutung werden könnte, wenn man sie mit Wohlwollen betrachtet. An Ursachen zu klagen, wird es nie fehlen, wenn man die Wohltaten von ihrer Schattenseite ansieht.